Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 896 an Goethe, Weimar, 26. April 1803. Cotta wollte Ihnen um 12 Uhr aufwarten, wenn Sie aber um diese Zeit spazieren fahren wollen, so können Sie ihm eine Zeit bestimmen, oder er wird Ihnen nach Tische aufwarten. Er bleibt bis zum Abend, wegen des Bewussten habe ich ihn vorbereitet. SCH